Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. So, 1. Mai 2013, 20.20 Uhr. Wir fangen an mit unserer wöchentlichen Sitzung der AG Geldordnung. Zunächst einmal die organisatorischen Sachen. Aufnahme mache ich. Wortmeldung bitte im Wortmeldungspad. Das ist das Pad Nummer 240. Habe ich gerade auch schon mal gepostet. Steht auch in unserem Tagesordnungspad in Zeile 37. Verabschiedung, Protokoll der letzten Sitzung inklusive der Aufnahme. Gibt es irgendwas anzumerken zum Protokoll? Dem ist nicht zu, damit ist das Protokoll so beschlossen. Übersicht offene Aufgabenprojekte haben wir letzte Woche intensiv durchgesprochen. Hat jemand heute noch irgendwas dazu anzumerken? Meine Anmerkungen kommen später und sind als Tagesordnungspunkte unten abgefasst. Perfekt. Sonst jemand? Nicht. Protokollführer, wie gehabt, alle versuchen mitzuschreiben, wenn es irgendwie geht, und ich übertrage es dann die nächsten Tage ins Wiki. Jemand was dagegen? Dann ist es so beschlossen. Möchte jemand Versammlungsleiter machen außer mir? Kein Freiwilliger hat sich gemeldet, dann mache ich den Versammlungsleiter. Tagesordnung. Ihr dürft jetzt wieder eure Punkte verteilen. Ihr wisst, ihr habt insgesamt 3 Punkte. Pro Tagesordnungsvorschlag könnt ihr 3, 2 oder 1 Punkt geben. Bitte hinter die 3 Gleichheitszeichen dahinter schreiben +1, +2 oder +3, aber insgesamt nur 3 Punkte vergeben. Dafür gebe ich euch jetzt 2 Minuten Zeit. Link. Link? Bitte. Moment. Danke. Bitte. Okay, ist schon da. Darf ich eben noch mal fragen, da rechts mit den Farben, da ist unten Rudi Gelb, Pavel Grün und so weiter, wie das funktioniert? Ja, du bist auch drin, du stehst ja ganz oben, wahrscheinlich als annehmend. Dort kannst du dann einfach deinen Namen reinschreiben und dann tauchst du auch als Name unten auf und die vorgeschlagene Farbe wird einfach übernommen. Du kannst die Farbe aber auch ändern, aber erstmal schreib einfach oben mal deinen Namen rein, dann tauchst du auch in der Liste auf. Vielen Dank, ich versuch's mal. Hat doch geklappt, wunderbar. Tragt euch bitte auch in die Mitgliederliste ein, entweder als AG-Mitglied oder als Gast. Entschuldigung, ich kann aber noch nicht sehen. Ich stehe nach wie vor ganz oben bei der Farbe. Ja, das aber ist auch nicht so. Ja, das ist auch so. Du siehst dich selbst ganz oben und alle anderen siehst du unten und wir sehen dich aber unten. Ich sehe mich oben, aber ich stehe niemandem im Weg. Wenn jetzt also ein anderer sich da oben ihr seht euch alle da oben, genau wie ja, ich. Ja, genau. Dann ist das ja geklärt. Das war für mich immer das große Fragezeichen. Okay, könnt ihr dann bitte noch eure Punkte? Sonst würde ich sagen, würde ich langsam abschließen, die Punktevergabe. Okay, so viele haben wir heute ja nicht. Wir sind ja auch nicht so viele, sind wahrscheinlich noch viele bei irgendwelchen Mai-Demonstrationen oder so. Oder fangen an, Fußball zu gucken oder sowas. Wir machen die Tagesordnung wie folgt. Top 1 wird AK interne Bildung, Top 2 wird Tech-Tree, Top 3 wird Einkommenssicherung. Und dann haben wir nur noch Top Sonstiges. Top 1 AK interne Bildung, von wem ist das eingestellt worden? Ja, das war ich. Piratos, bitteschön. Ja, wir haben uns ja gestern zusammengesetzt hier im Mumble und haben über Pavels Video, was er gebastelt hat, gesprochen, haben auch einige Verbesserungsvorschläge, die wir noch einbauen wollen, auch noch ein bisschen ja, vervollständigen an Informationen. Es fehlen so ein paar Detailinformationen noch, die wir jetzt noch nachtragen. Nichtsdestotrotz habe ich hier in der Dropbox mal hochgeladen einen Prototypen, so wie diese Videos dann aussehen sollen. Und ja, das wollte ich hier der AG mal vorstellen, dass sie sich da ihr okay gibt. Ich habe unten auch ein Meinungsbild noch reingepackt, was wir dann beantworten könnten. Und ja, wir machen dann diesen Film noch perfekt. Vielleicht bauen wir ihn noch ein bisschen aus. Und ja, das dauert aber sicherlich noch ein bisschen. Da kann Pavel sicherlich gleich noch was zu sagen. Was uns gestern noch eingefallen ist und was ich auch eine gute Idee finde, ist, dass wir uns dann als nächstes, um auch nicht irgendwelche Unstimmigkeiten zu erzeugen innerhalb der AG, uns erstmal die Konsenspunkte vornehmen und die versuchen in ähnlicher Art dann aufzuarbeiten. Ja, jetzt kann jeder mal diesen Dropbox-Link anklicken und sich das Video anschauen und dann vielleicht ein Feedback geben. Also wie gesagt, es geht hauptsächlich ums Layout, nicht um den Inhalt. Ja, Pavel, willst du gleich was dazu sagen? Ja, ich hoffe, dass das bis nächsten Mittwoch fertig wird. Vielleicht sogar mit Musik ein bisschen. Und es geht wirklich um die Inhalte. Nun bin ich, ja, dann müssen wir abwarten, wie das bei euch ankommt. Okay, bis jetzt hat sich keiner ins Wortmeldungspad eingetragen, deswegen sage ich mal was dazu. Das, was du gerade gesagt hast, Pavel, es geht um Inhalte, perfekt. Deswegen finde ich Musik nicht notwendig. Man kann vielleicht 5 Sekunden eine Einleitungssequenz machen, die sich immer wiederholt bei allen Videos, die wir dann machen wollen. Aber Musikhintergrund oder hinterlegt halte ich für sinnlos. Es geht hier wirklich um Informationen. Ich habe es mir gerade angeschaut vor der Sitzung. Was mir aufgefallen ist, ist erstens, dass es sehr leise ist. Ich musste also hier bei mir alle Regler auf links drehen, um überhaupt was zu verstehen. Also da solltet ihr darauf achten, wenn ihr da die Sprecheraufnahmen macht, dass es vernünftig ausgesteuert ist. Das lieber zu laut, dass man es runterdrehen kann, als es zu leise ist. Und gut, es ist ja nur ein Prototyp, deswegen ist meine zweite Bemerkung, dass man assoziieren könnte als Laie, dass die Banken das Geld der Sparer weiterverleihen an Kreditnehmer, ist wahrscheinlich, ja, ist halt nur aufpassen, wie es rübergebracht wird. Das war ein Punkt, den wir gestern auch schon besprochen haben. Wenn die Leute das Video sehen, wir werden den unteren Balken, dieses Geld, was vom Sparer dann in die Bank wandert, das werden wir wahrscheinlich weglassen. Da wird es nämlich deutlicher, dass das Geld sozusagen beim Sparer liegt und die Bank das neu erzeugte Geld weitergibt. Okay, gibt's noch Wortmeldungen dazu? Wahrscheinlich hat der eine oder andere es noch gar nicht zu Ende geguckt. Ich glaube, es muss man auch nicht zu Ende gucken, es sind 6 Minuten 22, sondern nur einen kurzen Einblick und wie das Layout ist und die Konzeption. Ja, sehe ich auch so. Also ich finde es gut. Also erstmal so von der Sache her, ich finde es gut. Ist wie immer, wenn irgendwas neu gemacht wird, es gibt immer Verbesserungsvorschläge und das ist ja auch richtig so und gut so. Für mich persönlich ist es halt ein wichtiger Punkt, dass es eine vernünftige Lautstärke rüberkommt und das sollte mal überprüft werden, woran es liegt. Ist das bei anderen auch so leise? Das liegt an mir, das weiß ich. Okay. Okay, ich finde dieses Meinungsbild, was in Abzeile 71 ist, sehr wichtig und würde auch ganz gerne darum bitten, dass dann die Leute, die jetzt hier sind, mal kurz Stellungnahme abgeben. Wenn sie schon nichts sagen wollen, dann wenigstens sagen, ob sowas gut ist, dass wir das für unsere Konsenspunkte der AG und auch für zukünftige Sachen versuchen, so aufzubereiten und dann natürlich YouTube einstellen und so weiter. Also das Video wird natürlich auch ein Branding noch kriegen von den Piraten, irgendeine Flagge im Hintergrund oder irgend so etwas in der Art. Das ist alles schon geplant, aber wie gesagt, jetzt noch nicht da. Ja, ich denke mal auch so eine kleine Einladung, so ein 5-Sekunden-Ding, wo, was weiß ich, AG-Geldordnung informiert oder keine Ahnung. Irgendwas, was da so kurz einspielt, bevor es losgeht, ist sicherlich nicht dumm. Und könnte dann natürlich auch wunderbar bei YouTube über unseren Geldsystempiraten-Channel gehen, oder? Klar. Ist das ein Channel, der unbegrenzt hochladen kann? Das müsste Cosmic wissen. Also ich kann mit meinem privaten, weil ich habe einfach mal dann auch meine Handynummer angegeben, als ich hier diese Wiki-Einweisung gemacht habe, da kann ich, glaube ich, unbegrenzt hochladen. Aber ich meine, das müssen wir mal mit Cosmic abklären. Vielleicht könnte das jemand mal im Pad festhalten. Okay, gibt's noch irgendwelche Wortmeldungen, Fragen zu dem Top 1? Dann kommen wir zu Top 2, ist von AMT, nehme ich an, Tech-Tree, Geldsystemreform. Genau, also der Tech-Tree ist in der weiteren Ausarbeitung, da geht's, ich hatte jetzt schon eine Diskussion mit Nervi, da wollte ich nochmal komplett drüber gehen in größerer Runde, wer sich dazu berufen fühlt. Situation bei mir ist folgende, ich helfe Schule momentan bei der Ausarbeitung von seiner Einkommenssicherung. Wir treffen uns also morgen physisch in München. Das heißt, die Zeit, wo ich das normalerweise gemacht hätte, morgen, ist eher ungünstig. Jetzt wollte ich mal in die Runde fragen, wie schaut's denn aus? Morgen um 5 Uhr. Wer kann denn um die Zeit ungefähr? Morgens? Nein, abends. Nee. Ich könnte theoretisch 17 Uhr, ja. Wie gesagt, einfach ein paar Leute, die noch mit frischen Augen drüber schauen, einfach, dass man es nochmal weiter ausdifferenziert, dass man sicherstellt, dass die wichtigsten Sachen da sind. Ich habe jetzt ein paar Sachen in die Wiki-Seite absichtlich noch nicht übernommen, wie zum Beispiel den Warenindexkorb von Bernard Lieter, weil ich mich dazu einfach noch nicht kompetent fühle. Ich weiß zwar prinzipiell, wo er hin will, aber das ist sehe ich jetzt nicht primär als meine Aufgabe zu formulieren. Deswegen, wer da noch mit was einbringen kann oder wer einfach das, was bis jetzt dasteht, diskutieren möchte und da mitarbeiten möchte, den würde ich herzlich dazu einladen, das quasi morgen ab 17 Uhr zu machen, außer jemand hat einen besseren Termin dafür. Pavel, worum geht es da eigentlich? Also wenn du dir das Pad anschaust, dann gibt es ja erstmal eine Präambel. Da steht im Prinzip drin, was momentan alles so prinzipiell schief läuft, mit verschiedenen Verweisen und Links auf die Mindmap, auf andere Sachen, die zur Problemanalyse erstellt wurden. Was ist die Euro-Krise? Welche drei Krisen gibt es momentan? Wie sind die voneinander zu differenzieren? Und die Vorschläge, die sich dann unten anschließen, das ist eine Sammlung erstmal, wo dann auch eine Qualifizierung, eine Gewichtung und eine piratische Version am Ende bei rauskommen soll. Aber erstmal eine Sammlung von Vorschlägen, die existieren, um die Probleme in den drei Krisen, die wir momentan haben, zu bekämpfen. Und zwar mit einem ganz klaren Verweis, welche Krisen jeweils durch welchen Vorschlag inwieweit behoben werden. Dass man da sich einfach ein brauchbares Bild machen kann, was liegt denn überhaupt zur Diskussion. Kannst du kurz sagen, welche drei Krisen? Wieso drei? Das steht auf dem Pad Euro-Krise. Wenn du schaust, du bist auf der Hauptseite von den Geldsystemreformoptionen, dann scrollst du ein bisschen unter Präambel. Am Ende von Präambel sind einige Links und da ist eine drin, da steht am Ende Euro-Krise und da sind die drei Krisen auseinandergenommen. Kurz gesagt, es gibt eine Handelsbilanzkrise. Das ist die Euro-Krise, so habe ich die jetzt mal genannt. Dann gibt es eine Banken- und Finanzkrise. Das ist eine Architekturkrise unseres Geldsystems. Und die dritte Krise, die da noch entstanden ist, jetzt ist die Staatsschuldenkrise. Vielen Dank für den Hinweis. Im Wiki ist es ein bisschen besser erklärt und ein bisschen ausführlicher. Ja, vielen, vielen Dank. Also wie gesagt, ich kann gerne dazukommen. Ich weiß ja nicht, ob ich viel beitragen kann, aber ich habe morgen frei. Ich kann gerne um 17 Uhr da sein. Das ist sehr hilfreich. Ich habe letztes Mal auch mit Nervi das einmal durchgegangen, sowohl das Pad, also insbesondere das Pad. Und das fand ich sehr gut, weil wir haben da auch ein paar Sachen gut diskutieren können. Insofern, ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn das auch mit von zwei Leuten passiert, die da einfach drüber gehen. Es kommt nicht darauf an, wie viele mitmachen, sondern dass die mitmachen, einfach Interesse haben und die auch vor allem Fragen stellen. Das ist ganz wichtig, dass man da weiterkommt in einer brauchbaren Beschreibung der Vorschläge, die zur Diskussion stehen. Insofern super. Wenn noch jemand anders Lust hat, kommt gerne mit dazu. Ja, Kri auch gerne, wie gesagt, morgen um 17 Uhr im Mumble der AG Geldordnung. Da fiel mir gerade was ein. Sorry, ich muss zurücknehmen. Meine Frau hat mir vorhin gesagt, dass ich morgen die Kinder zum Golfen fahren muss und das fängt um 17 Uhr an. Wann wäre das für dich dann günstiger, weiter nach vorne? Wahrscheinlich, also entweder abends um 8 oder wahrscheinlich dann eher 15 Uhr oder 16, ja 15 Uhr eher. 15 Uhr ist wunderbar, machen wir 15 Uhr, denn 20 Uhr bin ich, wie gesagt, beim Diskussion von Top 3 Lokal in München. Insofern 15 Uhr passt, wer immer da Zeit hat, kann gerne mit dazukommen und mit diskutieren. Gut, dann halten wir erstmal 15 Uhr fest. Gibt es noch Fragen oder Wortmeldungen zu dem Tagesordnungspunkt? Anscheinend nicht. Kommen wir zu Top 3. Einkommenssicherung statt ALG oder Hartz. Das ist, glaube ich, auch von dir, AMT. Das ist von Schulim, aber ich stell's mal kurz vor und er greift mich dann sofort an, wenn ich irgendwelchen Schwachsinn erzähle. Das Prinzip ist, wir haben ein Wiki erstellt, an dem Ende haben wir eine Liste von Fragen gestellt. Das ist die Art und Weise, wie wir das gerne vorstellen würden, wie auch die Konzeption und die Zielsetzung von dem Ganzen ausschaut. Zu den Fragen im letzten Teil auf der Wiki-Seite, da hätten wir gerne Feedback dazu von der AG und wie es prinzipiell ausschaut mit der Idee, dass man einen Lebensstandard, den man sich erarbeitet hat, auch versichern kann. Gibt es aktuelle Wortmeldungen oder möchten die meisten erst das kurz einlesen, weil ich würde sonst gerne was sagen wollen? Okay, lest das mal in der Zwischenzeit, wo ich anfange, was zu sagen, dann können da sicherlich noch weitere Wortmeldungen dazukommen. Also, ich habe mir ganz kurz die Wiki-Seite angeschaut und das, was mir als erstes aufgefallen ist, alles, was da steht, gab's mal. Ja, es gab mal Arbeitslosengeld, was als Versicherung durchgeführt wurde, was leider ein bisschen durch die Politik der letzten 15 Jahre eingestellt wurde oder gekürzt wurde, auf jeden Fall verkürzt wurde. Es gab auch mal Arbeitslosenhilfe. Und ich finde diese Geschichte, die ihr da geschrieben habt, finde ich gut. Nur es macht mir so den Eindruck, als wenn irgendwas Neues kommen soll. Und ich bin eher der Meinung, man sollte das, was es mal Gutes gab, wieder zurückdrehen, dass dieses Gute wieder da ist. Das heißt, eine vernünftige Arbeitslosenversicherung, die auch mit vernünftigen Zeiträumen arbeitet und mit vernünftigen Geldern arbeitet. Und man könnte einige von diesen Forderungen, die ihr dort stehen habt, auch im bestehenden System einführen. Man könnte zum Beispiel Hartz IV bedingungslos machen. Man könnte Hartz IV erhöhen, was auch wieder Vorteile hätte, was sicherlich das Lohnniveau in Deutschland anheben würde. Also ich würde eher anregen, das bestehende System so zu modifizieren, um es zu verbessern, als irgendwas Neues sich auszudenken, was das Bestehende ersetzen soll. Das ist meine Anregung dazu. Rudi, da würde ich dir voll zustimmen. Und wenn wir erstmal das erreicht haben, was du sagst, das Vorhandene in etwa wieder auf das Positive, was es mal war, etwa bis 1980 zurückbringen und dann nach Möglichkeit weiter verbessern. Gibt's noch Wortmeldungen dazu? Also ich könnte mir vorstellen, dass das Schulim vielleicht noch was dazu sagen möchte, insbesondere auf die Anregung mit dem Rückgriff. Ja, danke. Also das Problem ist, das PET hat noch nicht den ganzen Umfang, weil wir schon aus dieser Eurokrise-Geschichte gelernt haben, dass wenn man mit Detail und mit Einwänden gleich von vornherein drauf eingeht, dass am Ende das sozusagen nicht ankommt. Es ist ganz was Neues. Es tut mir leid. Was da früher war, war so eine Art Einkommensversicherung, also eine Art Arbeitslosenversicherung, zog sich in gewisser Zeit. Dann kam die Arbeitslosenhilfe und die war sehr wohl abhängig von den persönlichen Verhältnissen. Das ist nicht ganz Hartz IV, aber es war, glaube ich, nicht einmal ganz sozusagen ohne Bedingungen. Was uns vorschwebt hier mit dieser Einkommenssicherheit oder Versicherung, ich bin noch im alten Terminus, ist Folgendes. Eine absolute Individualisierung der sozusagen der Einkommenssituation des Einzelnen in Abhängigkeit von der Zeit, wo er investiert hat. Ich würde das einfach kurz darstellen, auch wenn es verkürzt ist. In Wirklichkeit ist es ein Schuss komplexer und noch effizienter. Wenn einer 20 Jahre lang, Einkommen, nennen wir ein gutes Einkommen, nennen wir das 100 Punkte, damit es leichter ist, ja, unabhängig von den Beträgen, und verliert seinen Job durch Eigenverschuldung, Fremdverschuldung, ja, dann ist in einem alten System, konnte er 2, 3 oder ich weiß nicht wie viele Jahre mehr arbeitslos sein. In unserem System sagen wir Folgendes, es wird sozusagen der Einkommensverlust, den er erleidet, wenn er jetzt eine viel schlechtere Arbeit oder nur geringfügig schlechtere Arbeit zu einem bestimmten Prozentsatz einfach ersetzt, und zwar so lange, wie er auch dieses höhere Einkommen erzielt hat. Das alte System hatte Probleme. Es verführte dazu, dass einer schon aus Gründen der sozusagen, dass er nicht abgewertet wird, dass er nicht runterrutscht, musste er ums Verrecken gucken, dass er unbedingt bei dem gleichen Qualifikationsstufe oder beim gleichen Lohn bleibt. Unser System ist absolut flexibel. Er kann von 5.000 auf 4.000 runterfallen, auf 3.000, und er kriegt zum Beispiel, nur um das plastischer zu gestalten, 50% von der Gemeinschaft. Das kann auch 20 Jahre dauern, wenn er entsprechend lang war. Wenn er kurz gearbeitet hat, halt kürzer. Ja? Voraussetzung, und das wird vielleicht dem einen oder dem anderen nicht schmecken, es gibt kein Arbeitslosenversicherung mehr. Es gibt nur de facto eine Einkommensdifferenzversicherung. Es setzt einfach voraus, dass der Mann, der seinen Job verloren hat, einen anderen findet und die Differenz ist versichert, nicht das komplette Einkommen. Wir könnten dann im Laufe der Diskussion vielleicht darauf eingehen, welche Vorteile ich drin sehe. Ich habe da sehr lange drüber nachgedacht, auch mit den Freunden da, mit den Piraten in München diskutiert. Und es gibt Probleme eigentlich nur in den unteren Einkommensschichten. Für die mittlere und gehobene ist das System fantastisch. Vielleicht hat jemand Fragen dazu. Ich würde da gerne eine Bemerkung zu machen. Heino, wir haben das Wortmeldungspad. Ich gebe dir gleich den Link dazu, da trägst du dich bitte ein. Ich ziehe mal kurz meine Wortmeldung zurück und Piratos. Ja, also so spontan habe ich jetzt mal drei Punkte, die mich irgendwie stören. Erstens, was passiert mit Einsteigern in den Arbeitsmarkt, die arbeitslos werden? Haben die dann nur eine Arbeitslosenversicherung für ein halbes Jahr, wenn sie erst ein halbes Jahr gearbeitet haben? Zweitens, was macht jemand, der mit 55 Jahren arbeitslos wird? Hat er dann Anspruch auf, wenn er 30 Jahre, die nächsten 30 Jahre Arbeitslosengeld? Braucht er dann überhaupt noch eine Rente? Und drittens, glaube ich, ist das nicht finanzierbar. Bin ich hier jetzt richtig? Ich glaube, Rudi, du hast mich angesprochen. Ja, du bist jetzt hier in dem Wortmeldungspad und da kannst du jetzt unter den durchgestrichenen Namen von Piratos kannst du jetzt deinen Namen schreiben, und wenn du dann da stehst, kann ich dich auch aufrufen, aber erstmal erwarte ich die Antwort von Schulim auf die Einwände von Piratos. So, jetzt habe ich mich unmuted. Also der erste Einwand, was ist mit Berufseinsteigern? Ja. Wenn man das System, man kann das System ein bisschen, eigentlich ist es genau das Gleiche. Er muss, wenn er nach einem halben Jahr, nochmals, das System steht und fällt, wenn du so willst, mit der Arbeit. Also das System versichert nicht das Nichtstun. Ja, und da kommen später können wir darüber diskutieren, was ist, wenn überhaupt keine Arbeit ist, was ist das mit dem Druck auf den Lohn, wenn einer sich für 3 Euro verdingt. Da gibt es genug Einwände, über die wir reden könnten. Aber ich würde vorschlagen, dass wir erstmal die Diskussion, damit wir das System besser verstehen, nicht damit ich ablenke, dass die Diskussion auf der Ebene der mittleren und besseren Einkommen und von Leuten, die länger gearbeitet haben. Ja? Und zur Frage, was ist, wenn einer mit 55 Jahren arbeitslos geworden ist? Wir gehen davon aus, dass keiner arbeitslos wird, sondern dass er seine bisherige Einkommensquelle verloren hat, also Arbeitseinkommensquelle verloren hat und jetzt sich eine andere suchen muss, wobei die andere eben entsprechend schlechter bezahlt ist. Bei besseren Bezahlungen ist das ganze Thema uninteressant. Natürlich kriegt er die Anteile für die Differenz bis zu seiner Rente. Das System, was wir vorsehen in München, ist ein Bruttosystem und nicht ein Nettosystem. Das bedeutet, die Einkommensdifferenz trägt sogar zu seiner Rentenanwartschaft bei. Ja, war da noch eine Frage? Nur kurze Nachfrage. Habe ich das richtig verstanden? Wenn ich mit 55 Jahren arbeitslos werde und meinetwegen, wie hier prognostiziert wird, 40 Jahre Anspruch hätte, verfällt der Anspruch dann, weil ich dann Rentner werde? Ja, also, du hast nur einen Anspruch bis zur Rente, wenn du eine Beschäftigung antrittst, dass die Einkommensverlust, den du die neue Beschäftigung erleidest, zu einem Prozentsatz ersetzt wird. Ich schlage vor, die 50% bis zur Rente. Es ist kein Kapital. Es ist nochmal, kann ich, wenn ich jetzt in deinem Modell, kann ich, ja, sagen wir mal, ich arbeite 40 Jahre, bis ich Rentner werde, kann ich ja taktisch 20 Jahre arbeiten und dann 20 Jahre hier diese Rente bekommen, also diese Einkommensversicherung? Ja, und zwar, aber du übersiehst eine das Kleinigkeit. Moment. Ich glaube, dass du das falsch interpretiert hast. Du arbeitest 20 Jahre, gut, mach mal Zahlen. Du arbeitest 20 Jahre für 4.000 Euro, ja. Und jetzt verlierst du den Job bewusst und jetzt nimm mal in deinem Fall, du bist ein Schlaumeier. 20 Jahre, wunderbar, jetzt kriege ich die nächsten 20 Jahre diese Einkommensversicherung. Kriegst du nicht, du musst erstmal arbeiten. So, wenn du weiter für 4.000 Euro arbeitest in einem anderen Job, dann ist rein versicherungstechnisch kein Bedarf da ist. Gehst du runter, musst du einen Job antreten, ob Kellner, egal was, und verdienst nur 2.000, dann kriegst du 20 Jahre lang die Differenz von 4.000 zu 3.000, das sind 1.000 Euro. Du hast nicht den geringsten Anreiz, ja, einfach eine ruhige Kugel zu schieben. Denn wenn du anstatt 2.000 zu verdienen, jetzt dich anstrengst und sagst, ich suche mir einen Job für 3.000, dann hast du nicht 3.000, sondern das 3.500. Das heißt, das System ist von vornherein ist so gebaut, dass jeder den Anreiz hat, seine Arbeitskraft möglichst hochwertig zu verkaufen oder anzubieten. Oder ist immer noch, also ich glaube, dass du davon ausgegangen bist, dass wenn er 20 Jahre gearbeitet hat, er 20 Jahre eine ruhige Kugel schiebt. Es ist keine Arbeitslosenversicherung, es ist eine Einkommensdifferenzversicherung. Okay, aber wenn ich jetzt mir einen Minijob suche, 2 Stunden die Woche, und dann kassiere ich 100 Euro, das ist mein Einkommen dann, und den Rest kriege ich ersetzt. Ja, okay. Du gehst jetzt in die technischen Details ein, ja? Natürlich setzt es voraus für einen Vollzeitjob. Ich würde sagen, das System sollten wir erstmal auf der theoretischen Ebene besprechen. Und dazu machen wir einfach erstmal Annahmen, ja, dass es ein Vollzeitjob ist. Ja. Der nächste Schritt ist, ich kann nicht alles, das wäre zu komplex, auf einen Schlag machen. Wenn durch seine Arbeit hat er sich im Grunde genommen einen Anspruch auf die Differenz, ja. Er hat so eine Art Konto aufgebaut, 20 Jahre Differenz zu 4.000. Jedem geringen Einkommen, was er hat, ja, beschleunigt er das Abschmelzen. Ja. Denn als Beispiel, wenn er jetzt, fangen wir da an, statt 4.000, 2.000 verdient in einem Monat, dann wird von diesem sozusagen virtuellen Konto nicht die 1.000, die er bekommt, die Hälfte, sondern 2.000 abgebucht. Er hat von vornherein ein starkes Interesse, möglichst viel zu verdienen, weil er A, immer auf die Differenz einen Betrag bekommt, diesen Prozentsatz, ob es 50, 60 oder 70 ist, kann man drüber dann durchrechnen, ja, und B, sein sogenanntes, ich nenne das Sozialkapital oder Versicherungskapital, schneller abschmilzt, wenn er billig hat. Natürlich, was du ansprichst, ist die Möglichkeiten des Missbrauchs. Da muss eine ganze Menge geleistet werden. Wir sollten aber erstmal den Gedanken verarbeiten oder bearbeiten oder diskutieren, ob es sozusagen den Zweck erfüllt. Über die Finanzierbarkeit reden wir später. Ja, ob dieser Gedanke, die Angst von den Leuten vor dem sozialen Absturz zu nehmen, und auch den Arbeitnehmer auch mehr Sicherheit, dadurch höhere Streikfähigkeit, höhere Durchsetzungsfähigkeit, sowohl für Gewerkschaften als auch für ihn individuell, auch mehr Fähigkeit zu wechseln, auch mehr seinem Chef gegenüber härter aufzutreten. Das ist alles da, wenn dieses System ist ein radikaler Bruch mit Hartz IV. Und hat nicht die Nachteile, die das alte System hatte, was dazu geführt hat, dass das alte System damals abgeschafft worden ist. Also ich schlage vor, solche Sonderfälle wie er kriegt überhaupt keinen Job, er sucht seinen Onkel und er bestätigt ihm, dass er arbeitet für 1 Euro. Lassen wir es auf später. Aber erstmal den Gedanken, ob das ein vernünftiger Gedanke ist, der sozusagen gegen den sozialen... Simon, ich bin gerade jetzt im... Ja, ich habe jetzt die Fußballmeute. bei mir zu Hause. Ja? Ja, ja. Simon, kannst du bitte? Ja. Entschuldigung, kannst du mal von der Taste gehen? Ja, danke. Moment. Danke. Bitte. Danke. Ein Moment, ein Moment. So, Sekunde. Ja. So. Okay, ich habe mich ins Wortmeldungspad eingetragen. Also ich habe jetzt erstmal verstanden, hoffe ich jedenfalls, worum es überhaupt geht. Also es geht hier nicht um eine Arbeitslosenversicherung, sondern es geht um eine Einkommenssicherung. Das heißt, wenn man vorher mehr verdient hat und dann aus welchen Gründen auch immer anschließend weniger verdient, dass dann es einen Ausgleich gibt. Wenn das denn so ist, dann verstehe ich allerdings die Überschrift der Wiki-Seite nicht. Dort steht Einkommenssicherung statt Hartz IV. Und Hartz IV sagt ja, wenn du nicht arbeitest. Und in deine Einkommenssicherung, so wie du es gerade erklärt hast, beschreibt ja etwas, wenn du vorher gearbeitet hast und anschließend auch arbeitest, aber für weniger Geld arbeitest. Das hat ja mit Hartz IV überhaupt nichts zu tun. Ja, Hartz IV ist momentan ja das Schreckensszenario, das immer dann eintritt, wenn Leute ein Jahr lang arbeitslos sind und bleiben. Und das Problem bei Hartz IV ist, dass die ja in Billiglohnsektor gezwungen werden, wo dann die Aufstockung von dem Hartz IV-Institut gezahlt wird. Das ist ja eine Art moderner Menschen- und Sklavenhandel, der da momentan läuft. Insofern ist es für die Abschaffung dieses ganzen geisteskranken Systems. Das ist die Idee und das ist quasi eine Brückentechnologie, denn für mich für mich präjudiziert es das BGE, um das möglichst einfach und kostengünstig auch für den Staat zu gestalten. Und integrieren kann man das sehr gut auch mit Vorschlägen, die in die Richtung tendieren. Okay, aber nochmal eine Nachfrage. Was ist denn mit dem, der keine Arbeit hat? Richtig, das ist eine Thematik, die wir jetzt dort noch nicht hingemacht haben. Das ist präjudiziert ebenfalls die Schaffung von nicht marktfähigen Jobs. Da haben wir ein Riesenkapitel, das wir dazu aufmachen können. Da ist auch schon viel vorbesprochen worden. Das wollten wir in die grundsätzliche Konzeptionierung nicht reinnehmen, sondern bloß dann, wenn weitere Fragen bestehen. Ja, und was ist wenn? Und da wollten wir eine Fuckliste aufbauen von den wichtigsten Fragen, was alles geleistet werden sein muss, damit das System funktioniert und auch dem Ziel gerecht wird. Und meine Anregung wäre jetzt, dass wir die ganzen Fragen sammeln, wo entstehen Probleme bei der Grundgedanken, damit wir auf all diese Fragen dezidiert die Antwort schreiben können und dass wir auch so einen Leitfaden haben, anhand von denen wir uns in der Konzeption des Ganzen entlanghangeln könnten. Und da kann uns die AG natürlich einen sehr, sehr großen Dienst erweisen, indem es einfach kritisch, was wir jetzt gerade machen, kritische Fragen dazu stellt. Okay, bevor Nervi dran ist, dann meine Antwort auf das, was du gerade gesagt hast, Michael. Dafür halte ich es erstmal für sinnvoll, dass ihr eine vernünftige Wiki-Seite aufbaut und das ganze System erklärt, was ihr euch vorstellt. Und dann können wir auch anschließend dann unsere Fragen und Anmerkungen und Anregungen dazu bringen, weil das ist das ist einfach auf Deutsch gesagt eine hingerotzte Seite, die eigentlich überhaupt keinen Inhalt bringt, meiner Meinung nach. Aber nimm es nicht persönlich, weder du noch Schulin. Ich sehe hier im Moment überhaupt keinen Sinn, in eine Diskussion einzutreten. Nervi? Ich wollte nur noch sagen, dass man ja nicht nur auf die Arbeitnehmer gucken soll, sondern auch darauf, was das für das System und für die Arbeitgeber daraus folgt. Es könnte ja sein, dass dadurch einfach Löhne gesenkt werden und dann sozusagen an den Staat ausgelagert werden, weil der dann sozusagen diese Differenz bezahlt. Die Frage ist halt, inwieweit das dann möglich sein wird. Und das ist nur zum drüber nachdenken. Also ich glaube, da hat Schulim auf die einen Einwand, hat er einen sehr guten Konter. Will er den selber vortragen? Ja. Also der Gedanke ist eigentlich, den Staat rauszunehmen. Es ist eine Veranstaltung der arbeitsfähigen und arbeitswilligen Leute, die dafür füreinander solidarisch eintreten, ja, und eine soziale Stabilisierung der erreichten Position haben. Die Arbeitgeber haben da gar nichts zu sagen. Die Finanzierung läuft nach wie vor wie bisher. Da ist nichts Revolutionäres dabei. Und was sozusagen anders ist, ist eben diese Hartz IV. Wenn einer 10 oder 20 Jahren sozusagen seinen Job verliert und dann abstürzt und hat nur die Möglichkeit, zum Hartz IV sich zu verdingen, ja, weil objektiv in seiner Gegend nichts da ist, dann greift diese Einkommensversicherung ein. Und dann stürzt er gar nicht mal so tief, sondern er kriegt einen beträchtlichen Teil durch diese Versicherung da. Wir haben hier, wir nehmen von dem primär natürlich tangiertesten Mittelstand, weil einer, der sowieso am Hartz-IV-Niveau lebt, ja, mit allen Zusätzen, der profitiert davon am wenigsten, ja. Und dann nehmen wir dem Mittelstand oder den Leuten, die über den Hartz-IV-Niveau ist, die Angst vor dem Absturz. Und zwar, je weiter er kommt im Leben, im Einkommen, desto besser gesichert ist er. Es ist eine Solidaritätsleistung und keine Staatsleistung. Ich wüsste nicht, wieso die Löhne durch so ein System abstürzen. Ja? Das Einzige ist, in dem System, was wir haben, kann nicht passieren, dass einer ein Jahr lang nichts tut. Ich habe das persönlich erlebt mit ehemaligen Mitarbeitern, die einfach zu mir kommen und verlangen, dass ich sie schwarz beschäftige, weil sie jetzt nämlich erstmal ein Jahr lang von der Arbeitslosen Versicherung profitieren wollen. Und dann nach einem Jahr sind sie bereit, regulär aufzutreten. Das sind auch da Missbrauchsmöglichkeiten. In dem Moment, wo wir den Leuten sagen, du nimmst einen Job, die Zumutbarkeit ist nicht das Thema, das mutest du selber dir zu. Du kriegst auf die Differenz einen bestimmten Prozentsatz, sagen wir 50%, ist schon die Beanspruchung der bisherigen Arbeitslosenversicherung durch Leute, die 6 Monate, 9 Monate brauchen, 12 Monate, mal zu Recht, mal zu Unrecht, ist weg. Allein schon zum Thema Finanzierung. Ne? Da sich bis jetzt keiner zu Wort gemeldet hat, nochmal von mir. Also du hast gerade in den, weiß nicht, 40 Sekunden, 50 Sekunden die doppelte Wortzahl von dem gehabt, was auf der Wiki-Seite steht. Also wenn ihr das bitte einfach mal auf der Wiki-Seite so klarstellt, was ihr überhaupt wollt oder erreichen wollt mit diesem System und erklärt, worum es überhaupt geht, das wäre schon mal sehr hilfreich, meiner Meinung nach. Und ich hätte nochmal eine Nachfrage. Ich habe jetzt gerade verstanden, der Staat soll rausgehalten werden. Wird das, was ihr euch ausdenkt, ein Produkt einer privaten Versicherung? Und wenn ja, schlagt das doch mal bitte einer privaten Versicherung vor, ob sie das überhaupt versichern würde. Nein, es ist keine Privatversicherung. Nur wir sind der Meinung... Was heißt denn dann, ihr wollt den Staat raushalten? Den Staat raushalten in dem Sinne, dass der Staat sozusagen weder Zuschüsse noch was davon kassiert. Der Staat bietet nur den legalen, den juristischen Rahmen, um die Beiträge einzutreiben und übernimmt Regeln, wie die, oder achtet darauf, dass die Regeln sozusagen eingehalten werden, ja. Und es gibt zum Beispiel hier keine Sanktionierung mehr. Es gibt in dem Sinne kein Hartz IV mehr. Wenn einer nicht arbeitet, kriegt er auch keine Einkommensdifferenzversicherung. Ja, es ist auch die ganze Diskussion über abschmelzbares Vermögen, nicht abschmelzbar, anrechenbar, nicht anrechenbar. Es verschwindet alles bei diesem System. Ich finde, das System hat genug Probleme mit Sicherheit, aber die können wir erst später gehen, wenn wir das vielleicht besser darstellen. Jetzt, ich weiß nicht, ich bin das, sagen wir so, diese innerpiratigen Darstellung und Diskussionskanäle habe ich gerne dem AMT überlassen. Und ich glaube, wenn er der Meinung ist, dass wir uns jetzt heute zurückziehen, dann bin ich ohne weiteres einverstanden und dass wir vielleicht morgen mehr haben. Unser Gedanke, was ich mir heute von euch erhoffe, ist allein sich zu konzentrieren, nicht auf die Probleme, ob der Gedanke auch im Hinblick auf den Wahlkampf hinzugehen und sagen, mit den Piraten haben wir jetzt ein System, dass die Leute, zumindest wenn sie länger gearbeitet haben und vernünftiges Einkommen hatten, vor dem totalen Absturz und Verbrauch ihres Privatvermögens schützt. Ja, ob dieser Gedanke für euch einleuchtend ist als interessanter Ansatz, auch in den Wahlkampf noch kurzfristig zu gehen, oder ihr sagt, nö, wenn einer nach 12 Monaten nichts findet, hat er Pech gehabt. Was ich nicht glaube. Hallo, darf ich auch mal kurz was sagen? Ich kann mich leider immer so schwierig ins Pad eintragen. Aber ich denke, ich habe ja mit dem Schulimmer mit Michael da zusammengearbeitet. Und die ganze Sache läuft, ist doch so gedacht, dass man nicht, wenn man jahrelang gearbeitet hat, nach einem kurzen Zeitraum in Hartz IV abstürzt. Das heißt, man stürzt ja nicht gleich in Hartz IV ab, sondern man muss erstmal sein ganzes Vermögen aufbrauchen, bis man Hartz IV bekommt. Und genau dafür sollte das sein. Es ist nicht, die Finanzierung würde ich auch erstmal im Moment außen vor lassen. Auch da haben wir ein paar gute Gedanken, die wir aber noch, die zwar auch im Pad unten drin da stehen, aber die wir noch nicht diskutiert haben. Ich denke, dass man, das sind viele Dinge, die wir außen vor gelassen haben, zum Beispiel Leute, die kurz gearbeitet haben, oder Leute, die bei ein Hartz auf einen Eurojob gehen müssen und so weiter. Genau darum geht es. Wir wollten eigentlich nur Anregungen haben, sodass wir uns über verschiedene Dinge erstmal im Klaren werden. Wir können nicht jedes kleinste Detail mit aufnehmen. Das können wir gar nicht in diesen Rahmen machen. Das sind Dinge, die aus der praktischen Erfahrung heraus sich entwickeln müssen. Okay, ich bin ja gerade in der Liste drin. Also erstmal, wie gesagt, auch das, was du gerade sagtest, fehlt mir einfach auf der Wiki-Seite. Ich habe überhaupt die ganze Erklärung, worum es überhaupt geht. Das steht unten drin, mit der Finanzierung, steht unten drin. Auf der Wiki-Seite ja, oder im Pad? Moment, darf ich mal kurz die Entschuldigung an dieser Stelle bringen? Das sind alles Sachen, die wir morgen noch einpflegen wollten. Wir wollten jetzt einfach erst einmal grundlegend Feedback haben und die Idee war es, als Idee so einzubringen, wie damals auch das BGE gestartet ist, nämlich als einfach eine Idee, einen Ansatz, mal was komplett anders zu machen. Okay, habe ich verstanden jetzt. Okay, und dann jetzt mal eine Frage, weil gerade Schulim sagte, ja, derjenige, der arbeitslos wird, also wirklich nicht arbeitet, der kommt da natürlich dann nicht mit rein in diese Einkommensversicherung. Ja, was passiert denn mit dem? Nee, mach du ruhig. Okay. Es geht ja um die NFMJs. Ja. Erstens, aber dann gehen wir schon in Details. Ich würde trotzdem vorschlagen, also wir haben drauf eine Antwort. Die ist nur noch nicht formuliert und nur noch nicht ausdiskutiert. Ja, manche bei uns in der IG haben ein bisschen Bauchschmerzen und die müssen wir morgen sozusagen beseitigen. Die einzige, die ich komme zurück, was da Michael viel besser formulieren kann, deswegen haben wir alle beschlossen, ihn vorzuschicken. Es geht um den neuen Gedanken, ja, um die Einkommenssicherheit und zwar in Abhängigkeit von der Zeit. Und die Probleme, die entstehen mit Neueinsteiger oder mit Niedrigeinkommen oder mit Gebieten, wo in Ostdeutschland, wo ums Verrecken, ja, kein Arbeitsplatz zu kriegen ist, die müssten sozusagen über die Sonderschleifen gelöst werden. Aber erstmal das Prinzip für die Masse der Leute, die Masse der 40, ich glaube es sind 40 Millionen, glaube ich, Erwerbstätigen oder glaube ich 36 Millionen abhängig Erwerbstätigen, die Masse ist nicht bei diesem Niedriglohn, die Masse hat einen Job. Und die Masse zittert davon, was passiert, wenn meine Firma pleite geht, was passiert, wenn mein Chef mich loshaben will und wenn ich habe schon 10, 20 und 30 Jahre gearbeitet. Ich habe genug solche Leute im Bekanntenkreis, auch bei Großfirmen wie Siemens. Ja. Und die Frage an euch, findet ihr diesen Gedanken, dass man sagt, man versucht die Lebensleistung zu versichern und die Probleme für die Bereiche Niedriglohn, für die Bereiche Einsteiger, die lösen wir dann im Einzelnen. Aber ist der Gedanke interessant und wichtig genug, dass ihn verfolgt? Wenn ihr sagt nein, dann ist also der Vorwurf an den AMT und an mich da wegen dem Wiki, das ist kein Vorwurf, sondern es war es. Nur das ist meine Schuld, da ziehe ich mir den Hut auf, das machen wir morgen. Das wird morgen geblendet. Ja, das ist ein Work in Process und der AMT hat, wie gesagt, hat jetzt die Hoffnung, dass da Gedanken kommen, die wir morgen auch gut einarbeiten können, und zwar bezogen auf die Hauptstoßrichtung, nicht auf die Probleme. Es ist egal, was du für ein System hast. Du hast anschließend eine ganze dicke Schwarte mit Ausführungsbestimmungen. Ja, du wirst nicht drumherum kommen. Ja. Und wir sollten jetzt nicht über die Ausführungsbestimmungen, sondern über den Grundgedanken diskutieren, nämlich das Einkommen, dass der arbeitende Mensch, solange er zu arbeiten, sein erreichtes Lebensstandard leidlich versichern kann und dass sein erworbenes Vermögen vor dem Zugriff des Staates gesichert ist, solange er bereit ist zu arbeiten und das dokumentiert. Das ist alles. Als für den jetzigen Stand. Die technischen Sachen können wir später dann besprechen. Okay, ihr wollt also Meinung hören, was bis jetzt so rübergekommen ist, was wir davon halten. Also ich fange einfach damit an und hoffe, dass der eine oder andere sich nochmal ins Wortmeldungsbett einträgt und auch seine Meinung dazu abgibt. Ich persönlich halte von der ganzen Sache gar nichts. Ich bin der Meinung, wir sollten uns eher darauf konzentrieren. Wie gesagt, es gab mal ein sehr, sehr gutes, ein vernünftiges System in Deutschland mit Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe, was ja leider von Rot-Grün geändert wurde und in Hartz IV umgewandelt wurde. Wenn man diese Geschichte von Arbeitslosengeld, wo dann auch Arbeitgeber genauso wie Arbeitnehmer eben in diese Arbeitslosenversicherung, es war eine richtige Versicherung, das ist es heute ja nicht mehr, aber es war mal eine Versicherung, wenn die da halt beide einzahlen und dementsprechend auch eine vernünftige Größenordnung wieder rauskommt über einen bestimmten Zeitraum, der ja auch über 2-3 Jahre kommen kann, halte ich das für sinnvoll. Und der nächste Punkt, den ich persönlich für sehr, sehr gut finden würde, wäre zum Beispiel Hartz IV, also Hartz IV abschaffen, aber dann das irgendwie umbenennen und ein bisschen abändern, aber auf jeden Fall bedingungslos machen, dass man eben die Leute eben nicht mehr in diese Abhängigkeit reinbringt, sondern sagt, okay, wenn du es dann tatsächlich nach deiner Arbeitslosigkeit und aus der Arbeitslosenversicherung da rausfällst, dann bekommst du halt vom Staat eine Grundsicherung und die ist absolut bedingungslos und die würde ich auf eine vernünftige Höhe erhöhen, weiß nicht, irgendwas 1000 Euro oder sowas, denn das würde meiner Meinung nach auch was für unsere Wirtschaft bringen und auch vor allen Dingen für unsere Löhne bringen, denn die Löhne würden dadurch automatisch steigen. Und das wäre eher ein Ansatz, den ich verfolgen würde. Also ich finde diese ganze Idee mit dieser Sicherung, wenn ich vorher 4.000 hatte und fall runter auf 2.000 und bekomme dann die Hälfte dazu und ich kann dem nichts abgewinnen. Piratus? Michael, kannst du mich nochmal eintragen ins Bett? Ja, ich wollte es gerade machen, aber dann macht jemand anderes. Darf ich mal fragen? Ich habe mich da unten jetzt eingetragen, ist das richtig? Ach so, du bist im falschen Pad. Ja, ich ruf dich gleich auf, Heino. Piratus erst. Ja, mir geht's ein bisschen wie Rudi. Ich halte davon auch nicht wirklich viel. Mir wird nicht klar, was das wirkliche Mehrwert ist. Ich verstehe nicht, wie man das finanzieren will, wenn man 20 Jahre arbeitet und dann 20 Jahre einen Ausgleichszeit zahlt auf einen Minijob. Wer soll das bezahlen? Ja, das müssen die Einzahler bezahlen. Ich habe ja gehört, dass der Staat nicht einspringen darf. Das heißt, es müssten relativ hohe Beiträge sein. Da würde ich gerne mal eine Modellrechnung sehen, die mich überzeugt. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Und ein Hartz IV muss es trotzdem geben oder irgendwas ähnliches, weil die Leute, die nicht reinkommen, kann man ja nicht einfach unten runterfallen lassen. Also von daher, es ist auch keine Alternative zu Hartz IV. Es ist irgendwas dazwischen, was eine gefühlte Sicherheit bieten soll den Menschen, die viel verdienen. Ja, und sozusagen ihren Luxus und ihren, ja, das Leben wollen und das sich versichern wollen. Ich finde, sowas sollen die Leute sich privat versichern, wenn sie jemanden finden. AMT, ich weiß nicht, wo du dich eingetragen hast, an welcher Stelle. Ich nehme dich mal nach hinten jetzt, ja, weil das ist ja sowieso dann vielleicht Antworten. Miki. Ja, also grundsätzlich geht es hier tatsächlich darum, besser verdienende. Das ist ein Programm, also ich sehe das so persönlich. Ich sehe da letztendlich darin einen Anreiz für besser verdienende, die Piraten auch attraktiver zu machen für diese Schicht. Grundsätzlich habe ich nichts dagegen. Generell zu dem, was hier vorgeschlagen worden ist, würde ich sagen, solche Vorschläge gab es ja schon früher innerhalb Genossenschaftsbanken. Das Ganze ja, hat sich irgendwie nicht durchgesetzt. Ich bin da jetzt auch kein Fachmann in der Hinsicht. Abschließend würde ich sagen, okay, wenn man jetzt so einen Aspekt einbringen kann, um Besserverdienende anzusprechen, okay, habe ich nichts dagegen. Das sind ja auch ganz normale Menschen und Wähler. Allerdings, das Programm, was hier genannt worden ist, ist bei weitem noch nicht ausgearbeitet. Danke. Jetzt bist du dran, Heino. Ja, ich möchte, glaube ich, ähnlich sagen wie Rudi. Und da möchte ich zur Wahl ergänzen, was Rudi sagt, wenn man da vielleicht ein bisschen ergänzt. Das verstehen die Wähler. Aber was hier wir besprechen, das ist so schön kompliziert. Wenn wir da dem Wähler was erzählen wollen, die laufen uns ja weg. Okay, danke Heino für den Beitrag. AMT? Ich sehe das definitiv als ein Work in Progress. Und ja, es ist natürlich auf der einen Seite eine Idee, wie man auch Leute ins Boot holen kann, insbesondere Wähler, die zumal, vor allem die einmal zu den Besserverdienenden gehören haben und die abgestürzt sind. Ich persönlich kenne da einige, die in diese Kategorie fallen, die wahnsinnig viele Steuern gezahlt haben als Selbstständige, zum Teil Hunderttausende an D-Mark damals, und die dann irgendwann mal abgestürzt sind, keine Arbeit mehr gefunden haben, dann in Probleme geraten sind und die jetzt nach einem Jahr Übergangsfrist vor dem Nichts stehen. Und zwar vollkommen egal, ob sie vorher etwas für die Gemeinschaft getan haben in Form von Leistung erbracht und Steuern bezahlt, oder ob sie vollkommen unbedarft Hartz IV beziehen, weil sie im Hartz IV-System irgendwie landen. Ich bin nicht der Meinung, dass man diese beiden Gruppen über einen Kamm scheren sollte. Ich bin auch dafür, dass die Grundsicherung, die wir ja mit dem BGE fordern, entsprechend hoch sind, dass diese Diskussionen, die wir dann da drüber haben, wie hoch ist jetzt diese Differenzversicherung, dass die zu einer Luxusdiskussion werden. Da bin ich auch dafür. Also ich bin auch dafür, dass das von unten nach oben gefüttert wird und nicht irgendwie anders. Aber jetzt, um für eine konkrete Umsetzbarkeit, um schon mal Projekte zu starten, die dann das BGE zum Ziel haben und die auch da reinfüttern können, da halte ich die Diskussion über diese die Einkommenssicherung durchaus für eine sehr zielführende. Piratus? Ja, ich finde, dass AMT jetzt gerade eigentlich wunderschön beschrieben hat, was ich persönlich als Problem sehe an dem Ding. Es soll einfach die Fallhöhe von Hochverdienenden abdämpfen, diese Idee. Und ja, persönlich habe ich da gar kein Mitleid. Leute, die sehr viel verdient haben vorher und dann in eine andere soziale Schicht kommen. Ich behaupte einfach mal, das kann solchen Menschen auch gut tun. Also jetzt daraus so ein Drama zu machen, dass man sie jetzt gleich hier staatlich versichern muss, sehe ich persönlich nicht. Und wenn jemand das sich persönlich versichern will, dann soll er viel Geld, was er verdient, in der Versicherung einzahlen, in eine Lebensversicherung, sowas, die er dann ablösen kann, wenn er arbeitslos wird und dann seinen Lebensstandard halten kann. Das sollte jeder persönlich machen, da brauchen wir, glaube ich, keine Versicherung für. Ja, in die Kerbe stoße ich auch, bin ich vollkommen der Meinung von Piratus. Was Michael gerade sagte, Ocean, kannst du mal von der Taste gehen? Danke. Ja, ich kam immer so schlecht ins Bett rein, mich ein. Ja, dann kommst du gleich danach. Okay. Ich wollte das, was Piratus sagte, nochmal bestätigen und wollte auch noch auf das eingehen, was AMT, also Michael, sagte, dass Leute, die eben gut verdient haben und viel Steuern bezahlt haben, ja meine Fresse, da haben die auch, aber auch viel Geld verdient, wenn sie viele Steuern zahlen und haben dementsprechend auch einen Vorteil davon. Und ja, und wenn sie dann aus welchen Gründen auch immer in Anführungszeichen abstürzen, in was auch immer, ja, das ist dann so. Das ist dann aber auch persönliches Schicksal. Entscheidend ist vielmehr, was wir mit der Masse der Menschen machen und dass wir nicht dafür sorgen, dass die Masse, also jetzt zum Beispiel diese über 3 Millionen jetzt sind ja schon eigentlich 5 Millionen Hartz-IV-Empfänger, wenn wir noch den ganzen Aufstocker mitrechnen und so weiter, dass wir nicht die drangsalieren, sondern dass wir was für die tun und nicht für die, die mal gut verdient haben und dann runtergefallen sind. Also ich halte das für einen völlig falschen Ansatz. Ich nehme jetzt als erstes Patrick und dann kommt Ocean danach. Ja, schließe mich der Meinung meiner Vorredner an. Es ist, denke ich, alles gesagt. Also ich wollte auch sagen, wenn jemand Hunderttausende Euro an Steuern zahlt, dann wird er wahrscheinlich x-hunderte Euro an Tausenden Euro verdient haben. Und wenn er dann keine Rücklagen gebildet hat, dann, ja, Tel Aviv. Herr Ocean? Ich habe da so ein bisschen ein Problem mit dem, was du gesagt hast, Rudi. Ich habe auch mal gut verdient gehabt und dann wurde ich arbeitslos und dann bekam ich Arbeitslosenhilfe und bekam ich Arbeitslosengeld und als ich dann kein Arbeitslosengeld mehr bekam, bekam ich nämlich gar nichts mehr, weil ich verheiratet war. Und deshalb finde ich das, was du sagtest, ist so nicht ganz richtig. Ich halte das, also diese Einkommensversicherung, die der Schule vorschlägt, die trifft ja auch zum Beispiel einen Facharbeiter und so weiter. Und die Facharbeiter haben ja genau diejenigen, sind es ja, die Angst haben, aus der Kaste zu fallen. Die haben zum Beispiel ein Häuschen gebaut und können dann also das Häuschen nicht mehr bezahlen, fallen aus der es geht ja auch darum, dass sie pleite gehen, einfach und schlicht pleite gehen. All ihre Arbeit, die sie ein Leben lang geleistet haben, geht einfach den Bach runter. Und ich kann da auch mit dem Piratus nicht einverstanden sein. Piratus fragt immer nach der Finanzierung. Wir haben aber bereits gesagt, dass wir mit der Finanzierung uns schon auch Gedanken gemacht haben und dass wir da auch neue Wege gehen wollen. Und zwar Wege, die ich leider jetzt hier nicht erwähnen will, oder ich könnte sie auch erwähnen, aber ich will sie nicht erwähnen. Will sie nicht erwähnen, weil wir da noch am Diskutieren sind. Weil wir wollen, also ich kann es so sagen, wir wollen im Grunde genommen, ist der Gedanke von mir, den gesamten Sozialbereich anders zu finanzieren. Und zwar über den Rohertrag eines Unternehmens von Unternehmen und Einkommen über einen bestimmten Betrag, meinetwegen 100.000 Euro, die sich alle an diesen Versicherungen beteiligen müssen, wobei die zum Beispiel auch eine Untergrenze und eine Obergrenze gibt. Das wollte ich dir nur sagen. Aber immer dieses aufs Geld raus, so kann man auch fragen, ja, kann man das unabhängige Grundeinkommen finanzieren? Kann man das finanzieren? Kann man das finanzieren? Finde ich also, diese Frage ist eigentlich überflüssig. Entschuldigung. Rudi, kannst du mir nochmal helfen, wie ich zur Wortmeldung komme? Das Gleiche für mich. Ich schaffe es nicht, mich einzutragen. Sorry. Ja, doch, du stehst im Wortmeldungspad jetzt in Zeile 5, Schule. Okay, ich will noch mal ganz kurz euch beiden, also dir und Heino, einmal eine Hilfestellung geben. Ich verlinke jetzt im Mumble links im Chat. Habe ich das Wortmeldungspad nochmal den Link reingepackt. Dort braucht ihr nur draufklicken und dann kommt das Pad auf und dann könnt ihr euch dort eintragen. So, jetzt bin ich nochmal dran auf den Einwand von Ocean. Was du gesagt hast, ja, du hast gut verdient und bist abgestürzt und bekommst jetzt nichts mehr, weil du, ich glaube, du sagtest, verheiratet bist oder in Hartz IV in einer Bedarfsgemeinschaft lebst. Ja, das ist ja genau das, was ich sagte. Mach den Quatsch bedingungslos. Jeder, der arbeitslos wird, kriegt erst Arbeitslosenversicherung und dann anschließend, wenn er abstürzt, in Anführungszeichen abstürzt, wenn er halt dann 2 Jahre zum Beispiel kein Arbeits- oder Arbeitslosengeld bekommen hat und 2 Jahre später dann in das heutige Hartz IV, das können wir ja umbenennen in, keine Ahnung, Hartz 17 oder sowas, und dann bekommst du halt 1.000 Euro bedingungslos und kein Mensch interessiert sich mehr dafür, ob du was du vorher verdient hast und ob du in einer Bedarfsgemeinschaft lebst oder sonst irgendwas. Das ist das, worum es mir geht. Und ich denke mal, das wäre ein Ansatz, der mir mehr zu verfolgen wäre, als jetzt dafür zu sorgen, dass jemand, der 100.000 verdient hat, dass er dann, wenn er abstürzt, in Anführungszeichen, dann noch 50.000 bekommt. Also das halte ich für völlig schwachsinnig. Schule. Ich fürchte, dass durch meine eigene Ungeschicklichkeit die Diskussion in die falsche Kanäle kommt. Erstens, es ändert sich nichts. in dem Sinne die Bemessungsgrundlage, sowohl die ist die gleiche wie für die Arbeitslosenversicherung, die wir momentan haben. Ich weiß nicht, ob jemand, der 100.000 verdient hat, bis in jetzt gerade arbeitslos geworden ist, davon 66% bekommt. Ist mir nicht bekannt. Die zweite Ungeschicklichkeit. Das Ding kriegt eine Schlagseite in Richtung sehr gut Verdiener. Ja, es dient nur dazu, sozusagen, sowohl das Verhalten des Jobverlierenden, nicht, ich würde nicht sagen, arbeitslos ist in dem System falsch, weil er muss eine Arbeit suchen, als auch seine Absicherung, ja. Und es gibt nicht nur 4.000 Euro Verdienst und dann dazwischen Hartz IV mit Aufstocker. Es gibt eine ganze Menge dazwischen. Und das System, wenn man die Details da macht, damit keiner sich mehr auf die sozusagen bequeme Haut legen können, weil es wird richtig Geld und richtig Sicherheit kosten. Das BGE, das sollte BGE nicht ersetzen. Im Gegenteil. Dieses System verliert viel an Klippen und Probleme in dem Moment, wo wir BGE einführen. Ich habe das jetzt zur Diskussion gebracht, weil ich glaube, wenn wir das besser formulieren kann, politischer formulieren kann, als ich es vermag, und da kann der AMT mit Sicherheit mehr leisten, wir damit durchaus eine Wahlkampfwaffe hätten. Ich glaube nicht, dass wir mit dem BGE alleine in den Bundestag kommen. Dagegen mit dem Slogan weg mit Hartz IV für die Einkommenssicherheit, ja, kämen wir weiter. Ich fürchte, dass die Diskussion kommt daher, dass wir hier eine Schlagseite in die obere Einkommensschichten. Das kann man im einzelnen Detail auch durchaus dämpfen. Das ist eine Gestaltungsfrage. Wenn sich herausstellt, dass der Meinungsbild der Piraten ist, dass die Oberen weniger haben, dann kann man es durch die Sätze, dann kann man ohne weiteres das System anpassen. Diese 50% oder 60% der Differenz sind nicht in Stein gemeißelt und man kann durchaus sagen, man kann es auch zeitlich strecken. Es gibt eine ganze Möglichkeit. Der Clou ist dabei, es gibt keinen Zugriff mehr auf das Vermögen des Einzelnen und es gibt keinen Absturz nach 12 Monaten, ja, oder 18 Monaten bei den Eltern. Und ich verstehe nicht ganz, dass ihr so viel Angst wegnehmen von den arbeitenden Bevölkerung so widerspricht. Ne? Also die alte Geschichte mit der Arbeitslosenhilfe führte zu einer Menge sozusagen systembedingter, nicht Missbrauch, falsch, sondern Gebrauch. Die Leute konnten nicht mehr in den Arbeitsmarkt rein, weil sie nämlich ihre Ansprüche verloren haben, wenn sie sich mit einer geringer bezahlten Tätigkeit als vorher. Das war Tür und Tor zu einer Schwarzarbeit, zum Nichtstun. Dieses System bringt sozusagen die Interessen der Gemeinschaft und die Interessen des Einzelnen zur Deckung. Wie weit wir das im Einzelnen gestalten, das können wir später machen. Die Frage ist nur, das Prinzip, das Einkommen zu stabilisieren, und zwar abhängig von der Lebensleistung oder von der Arbeitszeit, also von der Lebensarbeitszeit, die er geleistet hat, ob dieser Gedanke trägt oder nicht. Wenn ihr der Meinung seid, dass 3 Jahre völlig okay sind und danach soll er schauen, wo er bleibt, egal ob er 3.000 oder 2.500 oder nur 2.000 verdient hat, schön. Der Meinung bin ich halt nicht. Patrick? Ja, gut. Ja, also was ich noch nicht ganz verstehe an dem Konzept ist, dass es ja so eine Art, sage ich mal, Lebensstandardsicherung ist. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das uns im Wahlkampf weiterhilft, als zu sagen, wir wollen halt ein Existenzminimum bedingungslos sicherstellen, aber wir sind nicht dazu, also die Politik ist nicht dazu aufgerufen, jedem, der mal einen gewissen Lebensstandard erreicht hat, ihn jetzt weiterhin zu erhalten. Ich verstehe schon, dass es dann kleine Abschläge gibt, aber im Wesentlichen entspricht das doch dem, was wir früher hatten. Nämlich, dass man irgendwie auf 80% gefallen ist von dem, was man vorher verdient hat, und dann war es das erstmal für lange Zeit. Also wenn man sich anguckt, was Dänemark gemacht hat, Dänemark ist ja noch extremer, die ziehen, da behält man 100% über einen gewissen Zeitraum. Ich glaube, es sind 6 Monate oder sowas und danach geht es eine Stufe runter und danach ist man halt auf einem normalen Niveau. Und ich glaube, das ist eigentlich ein vernünftiger Kompromiss, weil die meisten Leute, die arbeitslos werden, der ganz überwiegende Teil findet ja nach relativ kurzer Zeit doch wieder eine andere Beschäftigung. Und das heißt, dieses Problem betrifft eigentlich dann doch nur relativ wenige, die es eben nicht geschafft haben. Und wenn die, sage ich mal, eine vernünftige Absicherung dann weiterhin hätten, dann ja, muss man halt einfach irgendwo akzeptieren, dass der Staat nicht jegliches allgemeine Lebensrisiko eben auffangen kann, sondern er kann halt nur sagen, wir tragen dich eben eine bestimmte Zeit lang mit, bis du halt eine andere Möglichkeit gefunden hast. Und wenn es halt aus irgendwelchen Gründen gar nicht klappt, dann kriegst du halt in einer der reichsten Gesellschaften der Welt halt einen vernünftigen Lebensstandard garantiert und das war's eben. Aber das heißt nicht, dass wenn du halt vorher, keine Ahnung, ordentlich verdient hast, du den Rest deines Lebens damit eben automatisch weiterhin das Anrecht quasi erworben hast, auf Kosten anderer Leute ordentlich diesen Standard zu halten. Ocean. Ich habe immer noch den Eindruck, dass er das so nicht ganz kapiert hat. Es geht gar nicht um die oberen 10.000 oder ob die ganz Großverdiener, sondern es geht doch darum, dass der Facharbeiter meinetwegen mit 3.000 Euro im Brutto im Monat, der hat sich ein Häuschen gebaut und dieses Häuschen ist, wenn er auf Hartz IV kommt, weg. So, da hat er ein Leben lang geschuftet und dafür kriegt er dann den Tritt in den Hintern. Und genau das ist das, was wir einfach vermeiden wollen, dass er nicht den Tritt in den Hintern bekommt. Und ich kann immer noch nicht nachvollziehen, wie ihr denkt. Ich krieg's echt nicht auf die Reihe. Ich meine, ich habe wirklich auch erlebt und bei verschiedensten Menschen und ich habe sehr viele Jobs gehabt damit, habe sehr viel mit Menschen gearbeitet, wo ich das immer wieder erlebt habe, dass sie einfach irgendwann verzweifelt waren. Ja, viele haben sogar dann also sich dann auf die Straße gesetzt, haben gesagt, leck mich doch am Arsch. Mein Haus ist weg, meine Familie ist weg, was soll ich noch? Und genau das ist das, was wir halt mit diesem Einkommensversicherung vermeiden wollen. Wir wollen vermeiden, dass die Leute sagen, leck mich am Hintern, wir gehen nicht mehr arbeiten, ich habe Hartz IV, ich setze mich unter die Brücke, lauf mir den Schnaps rein und leck mich am Hintern. Nein, wir wollen, dass die Leute arbeiten und dass sie sich auch Arbeit suchen und dass sie bei der Arbeitssuche auch das Gefühl haben, sie können wieder ihr normales Leben, ein Leben leben, das vielleicht nicht mehr diesen Standard hat wie vorher, aber dass sie nicht zum Beispiel ihr kleines Häuschen oder ihre Eigentumswohnung verlieren. Hallo. Ja, dazu möchte ich kurz sagen, wenn es da heißt, weg mit Hartz IV, da sagt jeder, wunderbar, das wollen die anderen ja auch längst alle. Der Witz ist ja nur, wie bezahlen wir das? Und wenn ich jetzt sage, für alles Schwierigkeiten ist letzten Endes die Finanzkrise verantwortlich. Weg mit der Zinsdiktatur. Dann gibt es Vollbeschäftigung und dann gibt es soziale Gerechtigkeit. Das versteht jeder und damit können wir Stimmen bekommen. Und wenn wir reinkommen, dann können wir damit was bewirken. Wenn wir diese Antwort nicht haben, können wir auch nur ein bisschen rumstrampeln. Danke, Heino. Ich habe eigentlich im Wortmeldungsfeld Stoppdiskussion reingeschrieben, weil wir seit... Ja, ich habe jetzt ja nur reingeschrieben, weil wir seit 55 Minuten, glaube ich, darüber diskutieren. Es ging ja nur darum, die Meinung der AG-Mitglieder zu hören. Aber wir können es gerne noch ein bisschen verlängern. Und wenn wir es denn schon verlängern wollen, weil Schule da schon steht darunter, dann sage ich auch noch was zu dem, was Ocean gerade gesagt hat. Das, was du gerade gesagt hast, ist doch genau das, was ich auch meine. Nimm doch diese oder lasst uns fordern, dass dieses Hartz IV, was im Moment existiert, wo dann eben die Leute ihr Haus verkaufen müssen oder sonst irgendwas machen müssen, dass das rausfliegt aus dem System. Das gab's früher nicht. Das gibt's erst seit ungefähr 15 Jahren. Noch nicht mal 15 Jahren. Das gab es vorher nicht. Ja, da sind die Leute zwar arbeitslos geworden und sie haben dann auch von Arbeitslosengeld sind sie auf Arbeitslosenhilfe gefallen, aber sie konnten ihr Haus trotzdem behalten, solange sie es bezahlen konnten. Aber sie mussten es nicht erstmal verkaufen, bevor sie Geld vom Staat bekommen. Und das System muss wieder zurückgedreht werden. Das ist meine Meinung dazu. Ich würde trotzdem jetzt, bevor Schulen dran ist, nochmal anregen, dass wir diese Diskussion hier nicht endlos führen. Wir könnten sie vielleicht nach der Sitzung noch weiterführen. Es war gefordert, ja, Piratas ist auch noch da, habe ich noch nicht gesehen. Es war gefordert, dass wir unsere Meinung dazu kundtun, damit ihr ein Meinungsbild bekommt. Aber wenn wir hier eine Endlos-Diskussion machen, das wird, glaube ich, zu heftig. Also ich mache jetzt Folgendes. Piratas und Schulem stehen da noch. Und ich möchte darum bitten, wer jetzt unbedingt noch was dazu sagen will, soll sich jetzt noch dazu eintragen, sonst würde ich ganz gerne die Diskussion beenden. Piratos zuerst. Ja, also ich würde auch euch empfehlen, euch ein anderes Gebiet zu suchen. Diese Einkommenssicherung wird privatwirtschaftlich eh schon längst angeboten. Ja, also jetzt mal hier an Ocean das Feedback. Selbstverständlich kannst du, wenn du ein Haus dir baust, eine Einkommensversicherung abschließen, um dein Einkommen abzusichern, um deine Zahlungen für dein Häuschen, was ja dein privates Eigentum ist, zu sichern. Also von daher, warum hier irgendetwas aufbauen, was jeder haben muss? Also von daher, es tut mir natürlich leid, wenn man hört, dass es Leute gibt, die einzelschicksalhaft sowas erleben, aber deshalb muss man nicht das Einkommen aller irgendwie absichern. Schule und dann noch Stimmbürger und dann ist Schluss für die Diskussion. Ja. Ich glaube, dass das einfach noch nicht ganz das Prinzip verstanden worden ist. Wenn du, Rudi, sagst, dass es wäre viel besser, wir hätten das alte System mit der Arbeitslosenversicherung und dann mit der Arbeitslosenunterstützung, dann weißt du genau, was da los war. Die Leute, die Arbeitslosenunterstützung bekommen haben, hatten nicht den geringsten Anreiz mehr, es sei denn, sie kriegen ihr absolut altes Einkommen, wieder in den Arbeitsprozess zu kommen. Die wurden kontraproduktiv dazu gezwungen, ja, einfach zu Hause zu hocken. Wenn sie anständig waren, haben sie nicht schwarz gearbeitet. Wenn sie weniger anständig waren, haben sie halt schwarz gearbeitet. Es wird hier nicht so viel gesichert, wie ihr glaubt. Es wird die Differenz und das bedeutet, die Leute sind gezwungen, wir können das gestalten, ob vom ersten Monat, vom ersten Tag, zwei Monaten unbedingt in den Arbeitsprozess sich einbringen und zwar im eigenen Interesse möglichst hoch. Also ich verstehe den Widerstand nicht. Na gut, man kann drüber diskutieren, über 20 Jahre, aber die Fernseher sind voll mit den Leuten da, die Angst haben. Und in dem Moment, wo man den Leuten die Angst nimmt, tun wir für die Einkommensverteilung, für die Kampffähigkeit aller Leute eine Menge. Ja, das wollte ich nur sagen. Wir werden jetzt morgen vielleicht doch die ganzen Für und Wider. Wir werden es komplexer machen. Ich habe gehofft, dass man erstmal mit dem Gedanken allein sagt, okay, klingt gut, machen wir weiter. Auf die Probleme gehen wir später ein. Und noch einmal, das BGE, wenn man das kombinieren könnte, würde uns eine Menge Probleme und eine Menge Widerstände ersparen. Ja, das ist überhaupt kein Widerspruch zum BGE. Es ist ein Widerspruch zu dem alten System, da gebe ich dir recht. Da wird das Nichtstun sozusagen bezahlt. Nicht als Schimpfwort, also nicht das Nichtstun als sozusagen böser Wille des Arbeitnehmers, sondern das Nichtstun wird von der Gemeinschaft bezahlt. Und die Frage, was teurer ist, ob man eine Differenz sozusagen von der Gemeinschaft kriegt, und zwar nur ein Bruchteil davon, oder das gesamte Nichts ausgefallene Einkommen. Das können wir uns gerne durchrechnen. Ich bezweifle, dass dieses System nicht dem anderen auch finanziell haushoch überlegen ist. Stimmbürger. Hallo, ich schließe mich Piratos und Rudis Meinung vorher an. Und mehr muss ich nicht sagen. Okay, dann würde ich vorschlagen, also wir beenden die Diskussion zu dem. Ihr habt, glaube ich, eure Meinung bekommen, die ihr haben wolltet. Gebe euch nochmal den gut gemeinten Tipp, die Wiki-Seite vernünftig zu überarbeiten, um zu erklären, was ihr überhaupt wollt. Und dann dieses Thema vielleicht in einer der nächsten Sitzungen mit meiner Meinung nach vernünftiger Vorarbeitung, das heißt Verbreitung auf der Mailingliste, dass die Leute es vorher lesen, bevor es hier zur Diskussion kommt, dann nochmal aufzuführen. Vielleicht sogar könnte man ein Kamingespräch draus machen oder vielleicht sogar ein Grillfest mit einem Positionspapier und Kontrapapier. Also so wie ich es im Moment mitbekomme, bin ich vielleicht sofort bereit, ein Kontrapapier zu machen. Und das solltet ihr vielleicht mitnehmen aus der Diskussion hier, die ich sehr gut fand, sehr produktiv fand. Und möchte euch bitten, dort ein bisschen mehr Vorarbeit zu leisten für die nächsten Sitzungen. Ich möchte jetzt gerne, Moment, ich muss nämlich einmal auf die Uhrzeit gucken, dann diesen Top abschließen und komme jetzt zu Top Sonstiges. Der erste Punkt ist von Matthias, der gar nicht da ist. Das ist auch nicht schlecht. Matthias weist darauf hin, dass die Projektgruppe Finanzkrise eine eigene Mailingliste hat und dass doch bitte sich alle dort anmelden möchten. Sorry, kann jemand den Link dazu mir schicken? Der steht im Pad Zeile 101. Danke. Hatte ich eingetragen noch. So, ich hab gerade eine kleine Pause gehabt, weil ich versuche mal mitzuschreiben, an welcher Stelle wir gerade sind in der Tagesordnung, damit wir das dann für unser Krähennest-Podcast dementsprechend auch für Piratus immer aufbearbeitet rübergeben können. Gut, nächste Top-Sonstiges war von mir Infos zur Tagesordnung des BPT. Warum habe ich das eingestellt? Ganz einfach, kurz bevor die Sitzung begann, habe ich ein bisschen zugehört. Gab es eine Diskussion von Heino und Michael und da ging es auch teilweise um Anträge für den Bundesparteitag. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass jeder sich vielleicht mal die Tagesordnung vom nächsten BPT anschauen sollte. Das sieht alles nicht so gut aus für unsere Themen. Das ist meine persönliche Meinung jetzt. Der ganze Bereich Wirtschaft und Finanzen hatte eine Stunde Zeit auf dem Bundesparteitag. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal auf dem Bundesparteitag war und wie schnell eine Stunde um ist. Ich befürchte mal, da wird nicht richtig viel rüberkommen. Es gibt eine, ziemliche Diskussion auf über Mail, eingeleitet von Monopol, von dem Dirk. Da gibt es auch viele, die Vorschläge gemacht haben, wie man es verbessern kann. Stimmbürger ist, glaube ich, auch dabei und der eine oder andere, die diese Mails bekommen haben. Also das sieht alles so aus, als wenn meine persönliche Meinung von dem Bereich Wirtschaft und Finanzen, wenn es gut läuft, werden wir einen einzigen Antrag durchbekommen. Ob es ein Sammelantrag ist oder ein einzelner oder nur ein Teil davon. Aber ich befürchte mal, von unserem gesamten Bereich wird nicht viel durchkommen. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere Stimmbürger zum Beispiel das anders sieht. Kann gerne jetzt mal dazu Stellung nehmen. Als erstes sich in der Wortmeldungsliste Piratus. Ja, ich hoffe, dass es nicht so wird, wie du prognostizierst, weil ich habe gehört, die wollen in den Modalitäten etwas ändern. Also zum Beispiel, dass es jetzt zwei Mikrofone gibt, ein Pro und ein Contra, und dass da unter anderem irgendwie auch bestimmte Redezeiten begrenzt werden. Und in der Hoffnung dessen, denke ich, könnte es dann doch mehr als ein Antrag werden innerhalb der Wirtschaft. Wenn du sagst mehr als einer, was meinst du damit? 4, 5? Ich habe keine Ahnung, aber mehr als einer. Also wir werden auf jeden Fall eine Stunde da verbringen und ich glaube, die werden das eh nicht hinkriegen. Also es gibt genug andere Bereiche, wo viel mehr Anträge existieren und die haben auch alle nur eine Stunde. Also puh, das wird ziemlich merkwürdig. Stimmbürger. Also es wird sehr schwierig sein, Anträge durchzukriegen. Zuerst haben wir ja diesen Sammelslot von 10 Uhr oder wann der beginnt oder um 11 Uhr, 10.30 Uhr soll der beginnen. Da probieren wir, dass wir noch eine halbe Stunde dazu bekommen, also nicht eine Stunde, sondern eineinhalb, wird aber nicht genügen. Dann dann, könnte, sollte die INI dann nur den 75% Antrag gegen den 138, wo Danny Werbung macht, wo er der Proxy-Antragsteller ist, dass die zwei gegeneinander kapitelweise als Modul gegeneinander abgestimmt werden. Wenn wir dieses schaffen, dazu müssen wir aber die TO ändern und das ist schwierig, weil die Antragskommission dieses so nicht vorsieht. Ist schwierig. Dann gibt es ja den zweiten Slot, der dann am Sonntagnachmittag dran ist. Und da steht drin, die TO habt ihr ja, da steht drin der 171 als vierter Antrag und in einer Stunde, denke ich, schafft man vielleicht zwei Anträge. Deshalb wäre am Samstag früh wirklich diese Sammelanträge modular gegeneinander abzustimmen. Das wäre eine Option, weil sonst kommt da fast nichts mehr dran im Bereich Wirtschaftsfinanzen. Und die andere Option ist dann, dass man sagt, gut, okay, wenn die Versammlung sagt, wir kriegen jetzt keine neue TO, wenn das also nicht funktionieren sollte, dass die Versammlung sagt 138 oder den 94 und in dem 94 sind dann doch welche drin, dass man da dann am meisten reinkriegt, aber ansonsten schließe ich mich Rudi an, das wird ganz, ganz schwierig, wie wenn das von manchen nicht gewünscht wird, dass wir ein großes, breites Programm haben. Ich hätte einmal kurz eine konkrete Gegenfrage, und zwar, Jens möchte anfragen, wann ist es wahrscheinlich, an welchem Tag, dass die Finanzmarktregulierung besprochen wird, Samstag oder Sonntag? Entweder Samstag um 10 Uhr, theoretisch, und dann am Sonntag, das ist jetzt so geplant, aber diese Slots sind nicht fest, also die Versammlung kann die alle schieben oder kürzen, je nachdem. Aber der am Sonntag wäre theoretisch 10.30 Uhr auf dem Plan, aber auf diesen Plan gebe ich fast gar nichts. Nee, bloß als Orientierung, denn er kann nur an einem von beiden Tagen kommen und deswegen wollte er sich überlegen, an welchem. Ab wann wird es denn ersichtlich, welcher von den Tagen es voraussichtlich wird? Wird das am Freitag schon klar? Nee, glaube ich nicht, weil Freitag ist ja SMV und so weiter und Vorstandswahlen oder Nachwahl dran. Also das erste Mal wird über Anträge geredet Samstag um 10.30 Uhr. Und da ist in diesen Sammelanträgen ist ja der Wirtschaftsbereich drin. Hier ist das, ich schicke dann einen Link nochmal. Oder dann am Sonntag, aber das ist alles so in der Schwebe, die sind unten jetzt in der Antragsteam Tarzon, da wird was ausbaldowert, das ist eine interne Sitzung, durfte ich nicht rein, beziehungsweise die haben mich wieder rausgeschmissen. Morgen um 19 Uhr läuft die Geschäftsordnung, weil das ist auch noch ein Problem. Das Problem in der Geschäftsordnung sieht folgendermaßen aus. In der Geschäftsordnung steht nicht drin, dass diese Anträge, die dann in den Sammelanträgen verbindlich wenn der Parteitag zustimmt, einem Sammelantrag, wie auch immer, dass die verbindlich drin bleiben, sondern wenn ein kleinerer Antrag in den Themenbereich reinkommt, wirft der Kleine den alten, also diesen Sammelantrag raus. Also das sind mehrere Dinge noch im Argen. Also deshalb kann man gar nicht sagen, was wie wann drankommt. Entweder Samstag früh oder Sonntag früh, würde ich sagen. Auf jeden Fall immer früh. So ist momentan geplant, aber ja, deswegen machen wir Werbung für den G94, der ist besser wie der 138er. Okay, Zeile 106, Geschäftsordnung, Vorschlag 1, wer hat das eingetragen und möchte was dazu sagen? Habe ich eingetragen, ich habe es nur zur GO, weil die GO auch wichtig ist, das ist nur als Info. Okay. Zeile 109, Grillfest bzw. Kaminabend zum Thema Zinsen. Das kommt von Michael, glaube ich, ja? Genau, richtig. Und zwar, wir machen eine Aufarbeitung des Problem- und Diskussionsfeldes Zinsen. Das war ja auch auf der Agenda der noch zu erledigenden Sachen. Und da wollten wir schon mal langfristig einen Termin ansetzen. Es war die Anregung, das 2 bzw. 3 Wochen nach dem Bundesparteitag zu machen, dass da ein bisschen Puffer dazwischen ist, dass wir da Zeit haben, uns über den Parteitag entsprechend aufzuregen oder uns begeistert darüber zu hoffen, wie cool das dann noch tatsächlich gelaufen ist, trotz Chaos im Vorfeld. Das wird die ersten 2 Wochen wahrscheinlich laufen. Deswegen meine Frage, lieber 2 Wochen am Donnerstag, würde ich das ansetzen nach dem Bundesparteitag oder gleich 3 Wochen nach dem BPT? Ja, das hatten wir schon vor der Sitzung kurz angesprochen. Also mein Tipp wäre eher 3, weil ich glaube, dass nach dem Bundesparteitag 1-2 Wochen rege Diskussion hier auch stattfindet und wir sollten das lieber ein bisschen danach schieben. Hat jemand andere Meinungen dazu? Dann nimm das mal so als Meinung auf, wenn keiner eine andere Meinung hat. Anscheinend sind alle meiner Meinung. Also das würde mich jetzt auch ehrlich gesagt nicht verwundern, wenn das tatsächlich so ist, dass die alle deiner Meinung sind, denn ich verstehe die Argumentation auch selber sehr stark. Es ist eine reine Präferenzfrage. Das Thema durchzukauen ist auf jeden Fall eine gute Idee, das einigermaßen zeitnah zu machen auch. Aber ob das jetzt 2 oder 3 Wochen nach dem BPT ist, das tut dem Thema keinen Abbruch, macht keinen Unterschied. Ja, ich schlage vor, dass du rechtzeitig Papiere, in welcher Form auch immer, ob über die Mailingliste oder übers Wiki und das dann über die Mailingliste verbreitest, auf jeden Fall rechtzeitig ankündigst und wir wirklich irgendwie Ende Mai, Anfang Juni mal einen Kaminabend zum Thema Zinsen machen. Gut, dann hast du auch noch einen zweiten Punkt mit eingetragen. Eine Währung braucht keine Zentralbank. Nee, das war ich. Oh, sorry. Genau. Ja, und zwar, ich wunderte mich einfach nur, wir hatten ja mal das Thema irgendwie zur Diskussion gestellt und habe jetzt seit längerer Zeit irgendwie Arne nicht mehr gesehen, gehört, weder auf der Mailingliste noch hier. Ist er gerade mit dem Bundesparteitag irgendwie beschäftigt oder anderweitig orientiert oder was ist, weiß da jemand was zu? Da kann ich was zu sagen. Ich weiß ja, dass Axel und ich wollen, also beziehungsweise Axel wollte und ich habe mich angeboten, ihn zu unterstützen, eine Wiki-Seite zu erstellen. Ich habe auch schon mit ihm mich ausgetauscht, per Mail, direkt, persönlich, haben wir Dokumente hin und her geschickt mit Textbeschreibungen, mit Grafiken und so weiter. Im Moment stockt das etwas, weil unsere Mailingliste diskutiert über Interbankenkredite. Du kennst den Thread, nehme ich an. Ich persönlich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das noch zu Ende diskutiert werden muss, um unsere Position zu Ende zu führen. Das, was von Arne damals gekommen ist und worauf du auch einen Text geschrieben hast, war eigentlich gar nicht das, worum es ging. Es ging eher darum, jedenfalls das, was Axel wollte ursprünglich und wo ich mich mit eingeklinkt habe. Es ging darum, aufzuzeigen, dass es ein besseres System geben würde, ohne Zentralbankgeld, wenn man halt in einem Art Target-System den Interbankenmarkt abbilden würde. Und das läuft eben gerade, weil die Diskussion auf der Mailingliste im Moment sehr aktiv ist und ich habe mich auch deswegen ein bisschen zurückgehalten und habe das nicht weiter formuliert, weil ich abwarten wollte, wie denn das Ergebnis aus der Mailingliste kommt. Naja, die beiden Fragen gehen ja im Prinzip in dieselbe Richtung. Also Arnes Position ist, es geht gar nicht ohne, basierend da auf seinem rekursiven Beweis, an dem am Ende halt irgendwie eine Zentralbank sein muss. Und die andere Idee, der ich mich ja auch im Prinzip anschließen würde, ist, doch, es geht schon ohne Zentralbank. Nur halt nicht so, wie wir es jetzt organisiert haben. Die Diskussion auf der Mailingliste, die geht im Prinzip genau an den Kern der Sache. Insofern kann man die da durchaus einbauen, aber gut. Das heißt also, ihr wartet noch darauf, dass ein bisschen mehr Futter kommt und werdet dann eine entsprechende Seite formulieren oder keine Ahnung, die vielleicht die Proposition hier nochmal ergänzen, ausbauen, konkretisieren, wie auch immer. Also die Frage ist im Prinzip schon dieselbe. Also Wenn das, entweder du kannst das anders organisieren, dann wäre diese Frage zu verneinen, oder du kannst es eben nicht anders organisieren, dann wäre sie zu bejahen. Aber meine Frage zielte eher dahin, was mit Arne nun ist, ob er da an dem Thema noch irgendwie dran ist oder partizipiert oder seit den Diskussionen, oder, also ich sehe halt da keine weiteren Aktivitäten mehr in der Richtung. Nee, Arne hängt da gar nicht mit drin. Arne hat eben seine Position, und du hast das ja auf deiner Wiki-Seite dargestellt, wobei der Ansatz von Axel und mir ein ganz anderer Ansatz ist, um das zu erklären, warum es nicht notwendig ist, dass wir eine Zentralbank brauchen und auch Zentralbankgeld nicht brauchen. Aber also du kannst immer davon ausgehen, dass der Arne sich da wahrscheinlich, er ist nun heute nicht da, das ist nun schwierig, aber vielleicht hört er sich das ja an, wahrscheinlich da nicht weiter erstmal einklinken wird. Es geht im Moment darum, dass Axel mit seinen Grafiken und Erklärungen und ich mit meinen Formulierungen, ich hoffe, ich kriege das hin, eine Wiki-Seite aufbauen wollen, wo wir erklären wollen, dass eben die Zentralbank nicht notwendig ist, weil es die Möglichkeit gibt, eine andere ein anderes System zu erstellen, eher ein Target-System, und das wird kommen, aber ich weiß nicht, ob es nächste, übernächste oder in 3 Wochen kommt. Ich kann dir aber gerne mal das, was wir über Word bis jetzt so uns hin und her geschickt haben, kann ich dir gerne mal weiterleiten, damit du mal einen Einblick bekommst, worüber wir diskutiert haben bis jetzt. Ja, würde mich interessieren. Vielen Dank. Ganz kurz vielleicht zu Arne. Ich habe das Letzte, was ich von ihm gehört habe, war, dass er klagen wollte beim Bundesschiedsgericht, damit man Anträge noch ändern kann, wenn sie eingereicht sind. Vielleicht ist er damit beschäftigt. Ja, ich glaube auch, dass er da im Moment ziemlich drin hängt. Die Katascha war es, glaube ich, ne? Die wollte, glaube ich, da auch, hatte er auch das Problem. Und ich glaube schon, dass er da beschäftigt ist im Moment. Aber das ist ja auch völlig losgelöst von der Sache. Also ich meine, das ist ja nicht zeitkritisch. Das ist ja eine Geschichte, über die wir uns unterhalten, die vielleicht in 5 Jahren oder 10 Jahren mal interessant wird. Ich hätte noch eine kurze Frage an Rudi, und zwar in Diskussionen mit Axel. Ihr redet über das Bankentarget, dass ihr quasi da so diesen gordischen Knoten mit einem Schwerthieb durchhauen wollt. Ja. Genau, es geht uns, oder mir persönlich geht es speziell darum, Axel ist ja mehr theoretisch, mir speziell geht es darum, das Problem dieses too interconnected to fail zu lösen. Und ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten Weg. Also ich hatte auch schon mal ein Gespräch diesbezüglich mit Axel und fand auch seinen Ansatz da ganz gut. Was ich euch empfehlen würde, wenn ihr in der Konzeption entsprechend weit seid, dass ihr das im Vorfeld Jens zur Verfügung stellt, dass ihr einfach mal einen Blick von der Seite von VWL und auch von einem von der Bundesbank kriegt, dass ihr einfach mal seht, wie wirkt das als Vorschlag, wenn ihr das in Expertengremien unterbreitet, dass das gut wirkt auf Leute, die jetzt dann tendenziell, ohne denen zu nahe treten zu wollen, etwas weniger Ahnung zu haben, dass es auf die gut wirkt, ist klar, aber einfach mal zu sehen, was für Echos kriegt ihr da zurück, das, glaube ich, könnte sehr hilfreich sein, um möglichen Fallen und möglichen Problemen aus dem Weg zu gehen. Ja, die Anregung nehme ich gerne auf. Also ich habe auch schon dran gedacht, also an Jens das zu schicken, finde ich schon mal sehr gut im Vorwege, aber ich habe auch dran gedacht, wenn wir damit fertig sind, das nicht nur an solche Menschen wie Jens zu schicken, sondern auch an andere, die wir schon kennen hier in der AG, sei es Heiner Flassbeck, sei es ein Werner oder wer auch immer. Also dass wir da ein fertiges Papier haben am Ende, wo wir sagen, bitte, wir haben uns das so und so gedacht. Was haltet ihr als Fachleute davon und so? Also, aber das ist am Laufen, aber es dauert halt. Also ich weiß, dass die letzten 2-3 Wochen immer wieder nachgefragt wurde, weil anscheinend viele Menschen in der AG jedenfalls das Thema am Herzen liegt. Aber es ist halt im Moment ein bisschen am Laufen. Und ich sehe gerade ein großes Problem, wie gesagt, in der Diskussion auf der Medienliste, weil dort noch ein Verständnisproblem ist. Und dieses Verständnisproblem muss erst gelöst werden. Und danach werden wir wahrscheinlich dann irgendwann ein fertiges Positionspapier haben. Okay, dann hat Stimmbürger noch kurz was zu erwähnen. Ja, das sind zwei Dinge. Einmal, ihr habt eine E-Mail bekommen, BBT Arguments, wo der Token dabei war, Betreff, Umfrage zur Antragsreihenfolge war das. Wenn ihr auf den Link in 117 klickt, dann seht ihr, wie schlecht die Anträge in Wirtschaft bewertet sind. Da haben sehr wenig mitgemacht. Das müsste vielleicht nochmal auf die Mailingliste drauf oder diejenigen, die ihren Token dann suchen, in der Mail nochmal suchen. Eventuell gibt's nochmal einen neuen Token, aber glaube ich nicht. Aber dieses BBT-Argument wird wahrscheinlich wichtig werden, wenn eine neue TO erstellt wird, weil die wird von der Gewichtigkeit her auf BBT-Arguments setzen, und wenn die Wirtschafts- und Finanzanträge oder sonstige Anträge, was ihr meint, was gut wäre, dort in dem BBT-Arguments gut bewertet ist, dann rücken die in diesen Themenslots weiter nach oben. Und bisher, wenn man die Wirtschafts- und Finanzanträge anguckt, die haben Minuspunkte. Und Minuspunkte, das weiß nicht, sind die Anträge wirklich so schlecht oder habt ihr euch nicht beteiligt dran? Also ich glaube, dass die Beteiligung an diesem Arguments so schlecht ist, dass jeder, der versucht, auf der Basis eine Tagesordnung zu präsentieren, genauso mit der Resonanz abgelehnt wird. Widerspruch, diese Beteiligung bei BBT Arguments ist höher wie bei der Antragskommission, wo man die Anträge bewertet hat in diesem Bereich. Die haben 18 und meiner hatte 10 oder so. Also Nennungen, also überhaupt nicht, Piratus. Es ist seltsam, aber das ist so. Also die die Antragsreihenfolge in der Umfrage, die haben ganz, ganz wenig durchgemacht und diese Anträge genannt. Also 18 Stück haben einen Antrag genannt. Das war die höchste Positionierung. Und wenn du in das Argument reinguckst, Korruption im Wirtschaftsleben, der WP012 hat im Argument schon 23, also mehr wie die komplette Umfrage der Antragskommission, die an 30.000 Piraten ging. Ich habe meinen Token irgendwie versaut mit der falschen E-Mail-Adresse und ja, das war's. Aha, Vito. Eventuell kommt von Sven nochmal eins, aber er sträubt sich. Also wenn bis Dienstag keins kommt, dann kommt keins mehr. Gut, dann habe ich noch abschließend, bevor ich die offiziellen Sitzung beende, den offiziellen Teil der Sitzung beende, noch einen kleinen Hinweis. Ihr wisst, dass der Piratos eine super Arbeit gemacht hat, dass er sich da mit dem Krähennest in Verbindung gesetzt hat und Kontakt geschaffen hat und unsere Sitzungen dort im Krähennest ständig veröffentlicht werden oder in Zukunft auch veröffentlicht werden. Auch nicht nur unsere Sitzungen, sondern auch unsere Podiumsdiskussionen und alles, was dazugehört. Und es gab vor einer guten Woche die letzte Coco. Bei der Coco habe ich das Thema angesprochen und habe erzählt, was wir so machen und wie wir das mit dem Krähennest verbinden. Und die Coco war jedenfalls, die Versammlungsleitung der Coco war sehr angetan davon, was wir so tun. Und wir haben uns dann angeboten, den anderen Koordinatoren, also es gibt ja eine Mailingliste von allen Koordinatoren, mal aufzuzeigen, mitzuteilen, wie wir das machen und was wir dort tun und wie es am besten zu machen ist. Der Piratos hat sich bereit erklärt, dort eine Anleitung sozusagen zu schreiben oder zu machen, zu erklären irgendwie im Video oder wie auch immer, wie die anderen AGs das dann auch machen können mit dem Krähennest. Das fand ich sehr gut. Ich habe mich bereit erklärt jetzt nach dem letzten Gespräch mit Piratos, dass wir auf unserer Wiki-Seite einen Unterpunkt, also oben in der Navigation Unterpunkt Podcasts mit aufnehmen werden. Das werde ich wahrscheinlich morgen oder übermorgen endlich fertigstellen können. Also es ist mal wieder so ein Ding, wo wir als AG Geldordnung sagen, dass wir so ein bisschen Vorreiter sind und den anderen AGs helfen können, ihre Themen auch in ja, in Wortform oder in Aufzeichnungsform anderen zur Verfügung zu stellen. Und davon verspreche ich mir auch eine ganze Menge, AG, nicht nur für unsere AG, sondern eigentlich für alle AGs in der Piratenpartei. Und ich wollte eigentlich nur ein bisschen drüber informieren, was da gelaufen ist. Und sieht alles richtig gut aus und Piratos wird sicherlich gleich bestätigen können, dass er auch gerade dabei ist, so ein Ding zusammenzustellen, damit die anderen AGs da auch mitmachen. Das war eine subtile Motivation. Ja, sobald ich Zeit habe, fange ich damit an. Genau, das habe ich mir gedacht. Das war nochmal so der Hinweis. Bei mir ist es ja nicht anders. Ich bin auch im Moment ein bisschen privat eingespannt und deswegen habe ich es noch nicht geschafft, das auf unsere Wiki-Seite zu packen. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir das vernünftig hinbekommen und freue mich drauf, dann auch wenn die anderen AGs dann selber auch solche Podcasts machen, weil das ist einfach toll. Ein Zuhören, was in so einer Sitzung passiert, ist viel schöner als ein Protokoll zu lesen. Gut, dann würde ich sagen, es ist jetzt 22.06 Uhr, ist schon ziemlich lang, dafür, dass Bayern schon 1-0 führt. Wolltest du noch was sagen, ja? Ja, nur ganz kurz, noch kleine Info. Als nächstes werde ich mal versuchen, diesen Podcast auch bei iTunes reinzukriegen. Möglicherweise geht das relativ einfach. Ja, das ist doch toll. Das kriegen wir hin. Wir können es leider nicht im Wiki direkt verlinken, also so, dass man auf unserer Wiki-Seite direkt auf Podcast klickt oder so. Das geht leider nicht. Auch ein RSS-Feed geht dort nicht mit einzustellen. Das liegt aber an den Administratoren vom Wiki, hat auch bestimmte Gründe, also ich kann das auch nachvollziehen, dass dort nicht irgendein Müll plötzlich irgendwie als Feed rausgeht, aber wir finden schon einen Weg, dass wir es vernünftig verbreiten können. Gut, dann würde ich sagen, nach einer Stunde 46 Minuten und 30 Sekunden können wir unsere Sitzung für heute beenden. Es ist 22.07 Uhr, ich werde jetzt die Aufnahme stoppen und wünsche euch noch eine schöne freie Diskussion im Anschluss. Danke, Rudi. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East Meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.